Yeah, nicht mit mir. Ja, sie sind jetzt alle am Kopieren. Ich frag mich, was wollt ihr von mir? Würden gern kollaborieren. Ja, sie würden gern kollaborieren. Ah, Dicker, Dicker, nicht mit mir. Dicker, Dicker, nicht mit mir. Sind am Kopieren, so als wäre ich ein Copyshop. Bring deine Bitch und ich geb ihr mein Lollipop. Bin wieder fett, dicker Molly Luft. Kotti, mein Freund und nicht Hollywood. Alles ist gut, wenn ich wieder buff. Fliege davon, so wie Icarus. Renn alles weg, so wie Aftershave. Born to roll, Bruder, wie Master Ace. Ja, Hakuna Matata. Ja, ich schieß auf dein Bruder und Vater. Kehr deine Bitch, dicker, locker, easy. Deine Zeit ist vorbei, Mola Adebisi. Kaufe mir bald einen schönen Benz. Eure Mucke, Steinzeit, dicker Höhlenmensch. Ja, es ist wie es ist. UFO bringt die Hits. Ja, sie würden jetzt gerne so klingen. Langsam werde ich hier der King. Sie möchten alle mit mir chillen. Ja, sie möchten alle mit mir chillen. Ah, Dicker, Dicker, nicht mit mir. Dicker, Dicker, nicht mit mir. Ah, machst einen auf Gangster aus Frankreich. Dabei bist du der Erste, der anzeigt. Hast keine Kohle und willst nur ein Tenner. Hab dich durchschaut, so als wäre ich ein Scanner. Meinen Shit, Dicker, findet die Bitch besser. Der Rest ist so hässlich wie Mitesser. Scheiß auf dein Rap-Battle. Ich bleib auf dem Chefsessel. Der Teufel hat uns in der Hand. Seine Augen so rot wie die Glut von dem Blatt. Fahr durch die Straßen im Challenger. Willst mich buchen, frag mein Manager. Sportjacke Chelsea. Komm ich in Griff von dir, Bitch, ist ein Selfie. Beiße mich fest wie ein Pitbull. Jeden Tag im Studio wie ein Mischbull. Ja, sie sind jetzt alle am Kopieren. Ich frag mich, was wollt ihr von mir? Würden gern kollaborieren. Ja, sie würden gern kollaborieren. Ah, Dicker, Dicker, nicht mit mir. Dicker, Dicker, nicht mit mir. Ja, sie würden jetzt gerne so klingen. Langsam werde ich hier der King. Sie möchten alle mit mir chillen. Ja, sie möchten alle mit mir chillen. Ah, Dicker, Dicker, nicht mit mir. Dicker, nicht mit mir. Sie wollen kollaborieren, Dicker, nicht mit mir. Sie wollen jetzt mit mir chillen, Dicker, nicht mit mir. Sie wollen kollaborieren, Dicker, nicht mit mir. Sie wollen jetzt mit mir chillen, Dicker, nicht mit mir. Dicker, Dicker.